Über diesen ganzen Kontinent herrschen. wir halten durch. Ich bin der Zorn Gottes. Wer sonst ist mit mir? Arm, hand, mano. Hand. Fingers, dedos. Fingers. Good, very good. Fingers. Leg, pierna. Leg. Foot, pie. Foot. Thank you. But today...